Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ja, herzlich willkommen zu einem Podcast, der für mich hier ein kleines Experiment darstellt, weil außer dem puren Film, den ich gerade zum ersten Mal gesehen habe, kann ich dazu wenig beitragen, aber deswegen habe ich mir einen Spezialisten an meine Seite geholt, der alles im Kopf hat über die Materie, über den Hauptdarsteller, über die Drehbedingungen. Benedikt, der Spezialist aus den internen Reihen. Er hat sich vorgenommen, mal wieder ein paar Jackie Chan Filme, um den Mann geht's nämlich, zu schauen. Dass nicht nur das Schauen, sondern auch das Besprechen zu zweit viel mehr Spaß macht, habe ich mich da bereit erklärt, auch meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, denn jetzt schlage ich einen ziemlich großen, blöden Bogen, denn ähnlich wie bei Tom Cruise bin ich bisher um die Jackie Chan Filme komplett mehr oder weniger drumherum geschippert, mit so wenigen Ausnahmen, die aber halt mir immer wieder bestätigt haben, warum ich die nicht so mag, Rush Hour etc., weil ich diese doch sehr asiatisch typische Blödelei, die ja nur auch sich durch viele Filme zieht, egal ob sie eigentlich eher ein ernstes Thema haben oder nicht so. Nicht so das meine ist, diese Slapstick. Und mit gepaart mit der klassischen, man könnte jetzt fast sagen, reißerischen 70er Jahre Synchro, was natürlich auf den Film nicht zutrifft, weil er 20 Jahre später spielt, die aber trotzdem sehr schenkelklopfermäßig rangeht, ist das für mich immer so ein bisschen schwere Kost gewesen, obwohl ich jetzt sagen muss, vorneweg, ich habe ganz gut gelacht und zwar geht's natürlich um Mission Adler, der starke Arm der Götter von 1991. Ich versuche mich jetzt gar nicht erst am Originaltitel, denn mein Mandarin ist nicht so. Bist du dir sicher, dass es Mandarin ist, nicht Kantonesisch? Gut, das war schon das nächste Fettnäpfchen, in das man treten kann. Bevor wir jetzt zu dem Film was sagen, kannst du in 5 Minuten knapp so das Leben und Wirken des Jackie Chan, der mittlerweile, glaube ich, 65 ist, so in der Drehe, der ja nur auch von Hongkong nach Amerika wieder zurück nach ganz China, muss man ja fast sagen, einiges mitgemacht hat und den du ja eigentlich als den erfolgreichsten Schauspieler weltweit markierst aufgrund verschiedenster Zahlen und Statistiken und erzähl mal. Ja, also zum einen ist es wirklich, beginnt das alles 1973 mit dem Tod von Bruce Lee. Und Bruce Lee ist ja kein Asiate in dem Sinne, er ist ja in Amerika geboren, er ist Amerikaner, aber niemand hat sich wirklich im Filmischen für ihn interessiert in den USA und deswegen kam dann Hongkong und hat viel Geld aufgewendet. Und dann hat man sich um ihn gestritten, die großen Studios, und letztlich hat man was gefunden, man hat es gemacht. Und tatsächlich sind Jackie Chan und Bruce Lee auch in einem Film aufeinander getroffen. Jackie Chan damals als ganz kleiner Stuntman, und als Bruce Lee dann eben 73 starb, hatten die ein großes Problem, denn zum einen wollte zu dem Zeitpunkt irgendwie eigentlich niemand so richtig Kung-Fu-Filme sehen, allerdings wurden dann aber auch nur welche gemacht, in dem Bruce Lee kopiert wurde, mit Bruce Leung und Bruce Ling und wie die alle hießen dann. Und Bruce Lee mit I. Ja, genau. Und Jackie Chan wollte das nicht, aber er war schon tatsächlich in die Richtung, Schauspieler zu werden, vom Stuntman zum Schauspieler, weil er Dinge gemacht hat, die andere nicht gemacht haben. Und das hat was wirklich mit dem Waghalsigen zu tun. Denn hier wurde wirklich noch, gerade in den 70ern, auch in den 80ern, noch bis in die 90er hinein, was man bei Hongkong-Filmen sehen kann, Menschen waren einfach, ja, entbehrlich. Dort sind Stuntmen von aus Höhen gesprungen, ohne Netz und doppelten Boden, ohne Matratzen, ohne alles. Und Jackie Chan hat sowas mitgemacht und ist deshalb in der Gunst gestiegen als Stuntman und wurde irgendwann dann auch, als die ganzen Bruce Lee-Ableger, die keine Bruce Lee-Filme waren, einfach keiner mehr sehen konnte, kam der Punkt, wo Jackie Chan gesagt hat, dieser alte Kung-Fu-Quatsch, den er ja selber machte noch zu dem Zeitpunkt, den brauchen wir nicht, wir brauchen was Neues, was Frisches. Und der zeitgenössische Film, das heißt Filme, die heute spielten, jetzt oder damals in den 80er Jahren, die kam dann erst durch Jackie Chan, der gesagt hat, Kung-Fu kann man eben auch in die jetzige Zeit verlegen. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen. Das Wichtigste ist, dass Golden Harvest, einer der wichtigsten Hongkong-Filmschmieden, an dessen Spitze Raymond Chow stand und Leonard Ho, haben Jackie Chan gepusht, haben ihn mit wahnsinnig viel Budget ausgestattet und vielen Freiheiten, auch als Regisseur, was er vorher nicht durfte. Man muss sagen, da gab es noch eine schwierige Zeit, wo er in Geiselhaft der chinesischen Mafia war, also der Hongkong-Mafia, der Triaden, weil er für seinen vorhergehenden Regisseur eben noch eigentlich filmschuldig war, und er wurde erpresst und man wollte ihn töten, wenn er eben nicht zurückkomme, und das war alles ganz kompliziert. Aber es wurde viel mit Geld geregelt und besänftigt. Und Jackie Chan kam dann eben zu Golden Harvest und hat dort angefangen, ja, auch noch Kung-Fu-Filme im klassischen Stil zu machen, die auch sehr erfolgreich waren. Golden Harvest hatte immer den großen Drang gehabt, auf dem amerikanischen Markt zu expandieren und haben das mit teilweise hohen Summen gemacht, zum Beispiel ein 50-Millionen-Dollar-Paket geschnürt, aus dem übrigens auch Blade Runner mitfinanziert wurde und noch einige andere Filme, die allerdings nicht sehr erfolgreich waren. Und Jackie Chan war auch nie erfolgreich. Er hat es dreimal versucht in den USA. Er wurde immer wieder in den USA geschickt. Das erste Mal war die große Keilerei, ein Riesenflop. Dann zwischendurch natürlich noch, das war auch ein Raymond Chow-Deal. Dann hat er bei Auf dem Highway ist die Hölle los mitgespielt, was ihm auch nicht gefallen hat, aber das war halt nur so ein Freundschaftsdienst. Dann kam er wenige Jahre später zu The Protector, ein Film von James Glickenhaus. Ultra brutal, also überhaupt gar kein Jackie Chan-Film. Er hat ihn auch gehasst, er hat ihn auch für den asiatischen Markt komplett umgeschnitten, die nackten Frauen rausgeschnitten, die ganze blutige Action rausgeschnitten, mehr auf die Kampfszenen gesetzt. Übrigens nimmt The Protector von Anfang der 80er wahnsinnig viel von Rush Hour vorweg in der Konstellation, auch szenisch. Zum Beispiel die Massagesalon-Szene aus dem zweiten Teil von Rush Hour ist in diesem Film eigentlich fast identisch schon so zu sehen. Und dann hat er es eben wieder nicht geschafft, Amerika zu erobern. Und dann kam er später mit Rumble in the Bronx, was aber auch ein rein Hongkong-Film war. Übrigens in New York handelnd. Schön, dass man in Vancouver gedreht und im Hintergrund Gebirge sieht, was man in New York jetzt nicht unbedingt. Das ist aber, glaube ich, der Standardtrick, Vancouver für New York. Richtig, aber eben mit Gebirge im Hintergrund cool. Ist halt immer ein bisschen, naja. Und dieser Film war dann langsam so ein Startschuss, aber der eigentliche wirkliche Durchbruch für Jackie Chan in Amerika war 98 Rush Hour, nicht eher. Und das war dann, wo er dann wirklich auch in den USA 10 Jahre geblieben ist und eigentlich ausschließlich amerikanische Filme gemacht hat. Mit den Amerikanern hat er nie wirklich Freude gehabt, weil er schreibt es in seiner Biografie nicht direkt so, aber er umschreibt es ganz klar und sagt, dass amerikanische Stuntmen einfach nichts auf dem Kasten haben. Die trauen sich nichts oder sind eben versichert, was das große Problem ist. Sowas kannte man aus Hongkong nicht. Dort hat man alles gemacht, egal ob Schmerz oder sonst was. Man hat in den Tag gelebt und sagt, naja, wenn ich heute beim Stunt mir das Bein breche, habe ich das halt gemacht, aber dann mache ich halt was anderes oder ist es halt vorbei. Also diese Attitüde der Sicherheit, die gab es einfach überhaupt gar nicht in Hongkong. Und in den USA hat er immer Probleme mit den Stunt-Koordinatoren, die eben, und natürlich mit den Versicherungen, und es hat nie hingehauen und er durfte auch nie selbst die Choreografie machen und das hat ihm nie gefallen. Und später in den 90ern hat man ihn dann schon auch viel mehr Geld gewährt, aber man muss auch sagen, dass die USA-Filme von Jackie Chan ein Witz sind am Maßstab der Stunts, die er vorher gemacht hat in Hongkong, was aber auch daran liegt, dass er schon älter geworden ist. Jackie Chan war da schon um die 40 und für ihn war klar, dass er so nicht lange weitermachen kann mit diesen wirklich waghalsigen Sachen und hat gesagt, okay, auch auf Raten hin seines guten Freundes Willy, der auch sein Manager ist, hat er dann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, ich mache jetzt ruhiger. Aber dennoch ist er natürlich standardgemäß der USA immer noch ein großer Actionstar gewesen. Auch wenn es sehr familiär war, was er immer gemacht hat und weniger brutal. Jackie Chan hat sich also eigentlich meistens mit den klassischen Kung-Fu-Filmen beschäftigt, thematisch, oder dann später mit Krimi-Action-Filmen. Police Story, ganz große Nummer, gilt auch Police Story 1 und 2 mit zu seinen besten Filmen. Dort sind auch richtig Stunts zu sehen, die wehtun und was auch wirklich ein Maßstab war. Und deswegen die Armor of God-Reihe ist ein bisschen dann schon wieder eigensinnig, weil sie eben ein Abenteuerfilm ist. Das ist wirklich auch das war 86 kam der erste. Und der war natürlich sehr stark an Indiana Jones angelehnt. Das war auch Absicht so, man kopiert es sogar direkt bei bestimmten Szenen, auch im zweiten Teil, in der Anfangssequenz hauptsächlich. Es gibt also sozusagen eine Vorspannsequenz, in der die auch immer relativ lang geht, so 5 bis 10 Minuten, und da gibt's ein kleines Abenteuer und dann kommt der Hauptfilm. Und es gibt auch noch einen dritten Teil, der sehr, sehr, sehr viel später gedreht wurde, nach 2010, der allerdings nicht wirklich gut ist, aber tatsächlich eine tatsächliche Fortsetzung ist, ein tatsächlicher dritter Teil, im Gegensatz zu Police Story, wo es immer wieder im weltweiten Verleih verschiedene Filme gab, die als Police Story 4, 5 und 6 vermarktet wurden, obwohl sie gar keine waren. Ja, genau, der angesprochene dritte Teil, da haben wir jetzt ja nur kurz den Trailer vorher gesehen. Du sagst, der ist auch nicht so gut, aber da spürte man schon wieder, auch wieder als kleiner Querverweis, weil wir es ja vor kurzem erst groß besprochen haben, unsere Mission Impossible Special, da fand ich, war dann dieser neuere Einfluss dieser sehr erfolgreichen Hollywood-Reihe zu sehen, als dann Indiana Jones schon etwas verblasste mit der Zeit und nicht mehr so akut darauf einwirkte. Kann man dann so sagen, dass Jackie Chan dann vor allen Dingen aufgrund von Rush Hour der erfolgreichste Hongkong-Export nach Amerika gewesen ist, weil auch so Chow Yun-Fat, John Woo, also als die, oder Jet Li nie so den ganz großen Durchbruch gefeiert und sind dann oft, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass John Woo im B-Movie versandet ist, weil du würdest mir jetzt entgegenhalten, das waren eigentlich noch seine besseren Filme, die er für Hollywood gemacht hat, aber Jackie Chan auch dort der erfolgreichste gewesen, oder? Jackie Chan definitiv, weil er geblieben ist. Länger als alle anderen. Er ist natürlich dann irgendwann weggegangen. Das Witzige ist eben, bei Armor of God sieht man das und auch bei dem ersten Powerman-Film, die Powerman-Reihe 1 bis 3 gibt's gar nicht. Das ist ein europäisches Ding, ein deutsches Verleihding. Der erste hieß ja Wheels on Meals. Nicht andersrum, weil eigentlich müsste es ja Meals on Wheels heißen, aber das war damals verboten worden von Golden Harvest, weil nämlich man war sehr, sehr abergläubisch und zwei Filme, die vorher mit M anfingen, waren erfolglos. Deswegen durfte der Film nicht mit M anfangen. Deswegen hat man das umgedreht. Und er spielte zum Beispiel auch schon in Europa, hat man in Barcelona gedreht und handelte auch dort und auch die Armor of God Filme, die ersten beiden spielen in Europa oder dann eben auch mal in Afrika. Und man wollte eben auf den europäischen Markt expandieren, unbedingt, und hat dann auch mit europäischen Schauspielern zusammengearbeitet, was noch eher funktioniert hat als mit dem amerikanischen Markt. Und Jackie Chan ist einfach durch den europäischen Markt, war er dann schon eigentlich eher bekannt als auf dem amerikanischen und dann aber noch der amerikanische dazu. Und jetzt Asien. Und man muss sagen, Jackie Chan spricht wirklich mindestens 5 Sprachen. Asiatische Sprache. Ich rede nicht von Englisch noch, das ist separat. Er spricht Kantonesisch, Mandarin, Koreanisch, Japanisch und ich glaube auch Thailändisch, und er synchronisiert sich auch selber in all diesen Ländern. Und dadurch ist er einfach geballt asiatisch da. Er ist ein Wahnsinn. Es gibt so ein witziges Ding, ich weiß nicht, welche Zeitschrift das war, ob es eine japanische oder chinesische Zeitschrift war. Er hat mal einen Preis bekommen von einer, ich glaube es war eine chinesische Filmzeitschrift, und hat dort einen Preis bekommen, weil er 20 Mal zum Schauspieler des Jahres in Folge gewählt wurde. Also man muss das sagen, das sind einfach Dimensionen, die fast schon irrwitzig sind. Klingt und auch wenn Jackie Chan in den USA dann abgehauen ist, hat er dann in Hongkong und eher gesagt China so viele große Blockbuster gemacht, die hier gar nicht so großen Anklang fanden, vielleicht noch eher in Europa, die auch alle nicht besonders gut waren. Aber da ist wirklich ein Milliardenpublikum und die Filme sind einfach Massenware in China und laufen dort wirklich sehr gut. Und Jackie Chan ist definitiv jemand, wenn man jetzt nach Besucherzahlen mal wirklich sich die Mühe machen würde, das zu erstellen, wie viele Zuschauer haben Jackie Chan Filme im Kino gesehen, mal abgesehen von Home Video, dann behaupte ich jetzt, und ich glaube sehr, dass ich da mit großem Abstand recht haben werde, dass er definitiv der meistgesehenste Filmstar unserer Zeit ist auf Leinwänden. In seiner Wirkungszeit. Nicht schlecht. Ja, kommen wir doch mal zum Film. Zum Film. Das ist, wie gesagt, der zweite aus dieser losen Reihe. Also da sind wohl ein paar Motive gleich sind zum ersten, zum dritten, aber ich habe es jetzt auch gemerkt, also ich hatte jetzt keine großen Bildungslücken, weil ich die nicht gesehen habe und vielleicht auch nie sehen werde. Muss noch ein bisschen mit mir ringen, ob ich da dem Interesse weiter nachgehen will oder nicht. Worum geht's? Braucht man eigentlich kaum sich Mühe zu geben, den Inhalt zusammenzufassen, weil der ist sehr nachgestellt. Es geht um eine Goldsuche à la Indiana Jones. Er kriegt ein paar nette Mädels unterschiedlicher Couleur und Charakter beiseite gestellt und es gibt ganz viele böse Buben, die in hoher Frequenz dem Quartett, dem Trio, das ändert sich ab und an mal, an die Wäsche wollen auf ihrer Suche nach 240 Tonnen Gold mitten in Afrika, voller falscher Afrikaner. Habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen bei der Zusammenfassung? Nein, hast du nicht. Das ist besonders witzig, die Nationalitäten. Das ist immer ganz toll. Einmal das Quartett, das gute Quartett wurde ja auch ausgewählt, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Es ist eine Japanerin dabei, eine Spanierin und eine Chinesin und Jackie Chan. Und es gibt eigentlich, man müsste mal wissen, ob das eigentlich gewollt war oder ob das in der Synchronfassung überhaupt so stimmt in der Originalfassung. Gibt's eine prägnante Szene auf dem Sklavenmarkt, wo Jackie Chan einem Typen sein Outfit klaut, ihn niederprügelt und versucht seine beiden, zu dem Zeitpunkt beiden Grazien vor dem Sklavenmarkt zu retten. Und dann verkleidet er sich als Beduine und geht halt hin. Und dann kommt aber der nackte Beduine und klärt das auf. Moment hier, das bin gar nicht ich. Das ist ja hier irgendein anderer. Er ist gar kein Afrikaner und er selber sieht aber aus wie so ein ja. Deutscher mit Schnauzbart. Oder also das ist halt sehr prägnant, weil in diesem Film spielt eigentlich überhaupt gar kein Afrikaner mit. Also beziehungsweise ein paar, ja, ich möchte es ganz böse sagen, Buschmenschen, die halt mal einen Tanz vorführen oder sowas. Ja. Der Film ist schon sehr, sehr stereotypisch angelegt, also 100%. Da gibt es auch keine falschen 50er, die sind alle ganz klar definiert. Und der Film ist auch nicht, also stellt auch die Frau definitiv als das schwache Geschlecht dar und das auch immer auf sehr, sehr überkomödiantische Weise, auch sehr komikhaft der Film, sehr oft. Was den Film wirklich teilweise albern macht. Hier weniger sind diese Jackie Chan-Bezüge zu Buster Keaton und Charles Chaplin, weil er ja Slapstick liebt. Das waren die ersten amerikanischen Filme, die er verstanden hat, weil er nicht gesprochen wurde. Und hat man hier weniger abgewandelt wie in früheren Filmen noch. Aber hier ist schon auch wieder sehr viel Komik dabei, die sich auch in die Kampfchoreografie mit einbaut, durch die Akrobatik, was ja immer Jackie Chan sehr wichtig war. Was ich hier gut finde an den Action-Szenen, vor allen Dingen an den Kampfchoreografien, die jetzt, wo ich den Film nochmal gesehen habe, gar nicht mehr so hart finde, wie es zum Beispiel in Police Story der Fall ist. Weil Police Story war schon ernst, da ist ja auch in Deutschland, sag mal ab 16, ist schon ein bisschen mehr Gewalt drin. Und die Armor of God Filme sind ja ab 12 freigegeben. Da ist schon viel mehr Familienunterhaltung dabei. So dieses Jurassic Park Ding. Eigentlich ist es ja brutal, aber es ist auch irgendwie, ja, kindisch. Und die Kampfszenen sind aber dennoch aus einem sehr guten Winkel aufgenommen. Das heißt, sehr oft, es fällt ja auf, ist auch nicht in vielen Filmen so bei ihm, steht die Kamera auf dem Boden, also unten, guckt, filmt von unten auf die Szene oder so in, ich sag mal, in Bauchhöhe. Ja, der kämpfenden Protagonisten. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Blickwinkel. Also ich finde es dadurch auch schneller wirkend. Und das finde ich an dem Film auch ziemlich besonders. Wenn auch die Kampfszenen, es gibt so 3, 4, die verteilen sich ein bisschen, sind aber bei Weitem nicht wirklich so prägnant, wie es in anderen Filmen sein könnte. Er setzt auch hier dann gerade zum Ende hin mehr auf Großraumsituation, auf Action. Ja, oder Autoverfolgungsjagd ist es ein gutes Beispiel der Film, weil da gibt es wirklich eine hervorragende mit Automarken, die nicht definierbar sind. Klar, da ist Fiat schwer zu erkennen. Was ich als größtes Problem sah, wie du schon sagst, dass die Grundstimmung ist schon sehr humoristisch durch diese Slapstick-Verbeugung an die genannten Idole. Und dann hat der Film aber durchaus ganz ernste Sequenzen, wenn es darum nämlich geht, einmal so ein Lager von Begleitern von dem Quartett ziemlich auszulöschen, da alle zu liquidieren durch irgendwelche bösen Buben. Und das ist in einem Film mit einem anderen Kontext, wäre das wahrscheinlich eine extrem harte Szene gewesen. So nimmt man die dann so mit in dem Flow, ohne so richtig zu merken, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und das ist, und da verfehlt so ein bisschen natürlich auch die Wirkung. Oder dann gibt's in so einer Gimmick-Szene einmal, wo so durch so eine Falle so ein Maschinengewehr oder Selbstschussanlage ausgelöst wird, und da werden auch zwei relativ doll zerwichst, sage ich jetzt mal, ohne dass da natürlich ein Tropfen Blut kommt, weil, wie du schon sagtest, da hat er darauf Wert gelegt, dass es nicht zu hart ist. Aber wenn man so eine Szene in so einem Film anders inszeniert, kann das auch schon viel doller sein, aber das war ja auch nie die Absicht. Du hast schon angesprochen mit der Synchro, das finde ich halt sehr spannend. Bei vielen asiatischen Produktionen frage ich mich immer, ist das jetzt genauso lustig gewesen, wie es der deutsche Synchro-Regisseur dort umgesetzt hat? Oder haben die halt wie bei den Italo-Western früher Brandt und so einfach nochmal 5 Schippen drauf und gesagt, wir müssen jetzt hier noch eine viel größere Komödie rausmachen? Und deswegen wollte ich kurz meine 5 Lieblingszitate aus dem Film vorlesen. Und du sagst, welches dir am besten gefällt. Also das erste ist, afrikanische Vampire machen sich nichts aus chinesischen Frauen. Das fand ich dann ganz spannend, dass er dann so eine Hüpfbewegung macht. Denn das wissen vielleicht gar nicht so viele, weil dieser asiatische Vampir unterscheidet sich ja sehr, sehr extrem von dem klassischen, von Graf Dracula, Orlok, Nosferatu, wie auch immer. Denn das sind ja halt wirklich solche, durch die gibt's auch ein ganzes Filmgenre drüber, durch die gegenhüpfenden Vampire, denen man scheinbar dann ganz gut entkommen könnte, weil sie nur springen können und irgendwie nicht fliegen oder sich anderweitig wie die klassischen Christopher Lee etc. Fortbewegen. Ein sehr spannendes Genre, auch so aus den 70er Jahren. Er ist überhaupt kein Afrikaner, wie du schon ansprachst, von dem, der am wenigsten afrikanisch aussah, jetzt fange ich auch schon an, so zu reden. Ja, bei denen führt Durst zu Lust. Da müsste man jetzt wahrscheinlich die Szene noch beschreiben im Kontext. Wir können es ja mal als Geheimnis stehen lassen, wenn der Film noch nicht gesehen hat. Genau, machen wir jetzt hat. Nicht. Und wir werden Jahre brauchen, um all den Sand wegzuschaufeln. Das ist wahrscheinlich der platteste Witz. Und am besten war dann noch, er kann geschrieben haben, wer ihn getötet hat. In seinem Tagebuch. Ne? Neben seiner Leiche. Ne? Wäre eigentlich schon mein Lieblingszitat gewesen, wenn, guck doch mal ins Tagebuch, vielleicht steht drin, wer ihn getötet hat, genau. Aber eigentlich finde ich den Afrikaner, ich würde den Afrikaner-Spruch auch noch aufs Podest setzen, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch was vergessen, also der Film springt auch sehr hart mit den Mädels um. Die werden in diversen Szenen mit der Faust, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, in den Bauch geschlagen von den bösen Jungs. Also das hat man selten in dieser Drastik gehabt gegen Frauen. Also mittlerweile heute ist alles erlaubt, aber das war jetzt vor, fast 27 Jahren. Da war es auch eher selten. Deswegen so ein bisschen inkonsequent in seiner Stimmung. Im Hongkong-Film war es so, zumindest wenn Männer agierten als Hauptdarsteller oder als Gruppe, hatten Frauen auch meistens nicht so viel zu melden. Das ist ganz interessant, weil du mich vor der Review darauf ansprachst, eben wie dann das Verhältnis von Jackie Chan zu manchen Frauen ist. Weil in dem Film zum Beispiel könnte man sagen, er könnte sich mal eine aussuchen, mit der man schnell so eine Romanze anfangen, wozu es nicht kommt. Es gibt immer manchmal Andeutungen, man macht ein paar sexuelle Witzchen und so, aber da passiert halt nichts. Und es ist auch so, dass Jackie Chan in seinen Filmen, ich nehme jetzt wieder Police Story Reihe, also 1 bis 3, die wirklich Police Story Filme sind, als Beispiel, dass eben dort seine Freundin, die er da hat in den Filmen, sie ist auch in jedem Teil dabei, eben aber eher wie eine Schwester wirkt, denn eine Freundin. Und so richtig Sex ist im Hongkong-Kino ein bisschen schwierig. Natürlich gab es dann auch noch Chinese Ghost Story und solche Sachen, die ja dann schon ein bisschen sexueller waren. Aber im Action-Genre war das bei Jackie Chan, meine ich jetzt, eher was nicht Verpöntes. Es wird immer ein bisschen angedeutet, angespielt. Das merkt man auch daran, dass eben bei Protector in der Hongkong-Schnittfassung, die er selbst anfertigte, eben nackte Frauen rausgeschnitten hat. Was man ja hier zumindest, was die Rückansicht angeht, ein paar Mal. Man spielt hatte. Immer damit, aber Full Frontal Nudity gibt es nicht bei Jackie Chan. Zumindest nicht, dass ich es wüsste, oder eher sehr selten. Also in Protector gibt es das auf jeden Fall, aber das war eben auch sein zweiter Versuch, in Amerika Fuß zu fassen. Übrigens, der Film ist ja auch bekannt unter dem Titel Operation Condor. Das ist der amerikanische Verleihtitel, der ihm verliehen wurde, als Jackie Chan da mit Rumble in the Bronx und First Strike und Mr. Nice Guy noch vor Rush Hour nochmal bekannter wurde aggressiv beworben wurde im amerikanischen Kino, weil ja auch immer mehr Amerikaner mitspielten in dem Film oder Einfluss hatten, wurde der Film eben nochmal ins Kino gebracht, dann 5 Jahre später oder sowas, unter dem Titel Operation Condor in den USA. Gibt's bei Jackie Chan auch sowas, dass er vor und hinter der Kamera mit Erfahrung gerne auf die gleichen Leute zurückgegriffen hat, wie es ja oft im westlichen Kino so der Fall war, oder auch im europäischen Kino bei den ganzen Italo-Western, dass man dann irgendwann seine Palette an so Halbschauspielern, den Stuntman für kleinere Rollen hatte und die immer wieder von Bud Spencer und Terence Hill auf die Mütze bekommen haben und dann sich allein dadurch einen Namen und einen Beruf gemacht haben. Gibt's da so Parallelen, weißt du da was? Weil der Film, ich kenne mich nicht so aus, wir haben jetzt in einer Nebenrolle Aldo Zambrell, der hat viel gemacht, vor allen Dingen auch im italienischen Kino, damit hat er angefangen mit ganz vielen Italo-Western, aber das ist, denke ich mal, keine dauerhafte Konstante, sondern eher von den asiatischen Namen. Gibt's da schon welche früher, oder war das da eigentlich so schnelllebiges Kino, dass man sich das gar nicht leisten konnte, weil ja die Produktionsbedingungen auch andere waren und alles viel flotter und viel weniger kompliziert und einfach und los? Jackie Chan hat ja auch Schaffensphasen gehabt mit bestimmten Menschen. Zum einen ist da natürlich ganz wichtig, Sammo Hung zu nennen, mit dem er ja auch in die Schule gegangen ist, also in die Hongkong Operschule, wo er auch getriezt wurde von seinem Meister bis aufs Blut, 10 Jahre lang. Er war damals sein großer Bruder, hat auch viel Dresche von ihm kassiert, aber Sammo Hung wurde dann auch zu einem Förderer Jackie Chans, der immer in die Jobs, er hat ihm Jobs gegeben, als er keine hatte, als er schon Stuntkoordinator war. Und die beiden haben auch später zusammengearbeitet. Jackie Chan hat ihn natürlich, war er viel populärer später und hat ihn dann immer wieder Jobs angeboten als Stunt-Koordinator oder auch als Regisseur bei zum Beispiel Mr. Nice Guy, den Sammo Hung inszeniert hat. Dann gab es noch, gibt weitere Weggefährten aus seiner Schulzeit, die er immer mal wieder mit reingeholt ins Boot, die auch teilweise selbstständig erfolgreich waren, zumindest in Hongkong. Sammo Hung hat dann später auch noch in Korea ein paar Sachen gemacht, auch Krimi-Filme gemacht. Sammo Hung ist immer vor allen Dingen deshalb sehr präsent, weil er wirklich sehr übergewichtig ist und deshalb auch die Schule damals verlassen musste. Tatsächlich, weil er zu fett wurde, weil er sich einmal verletzt hatte und nicht auftreten konnte und hat dann so viel gegessen, dass er einfach dick wurde und sein Meister ihn rausgeschmissen hat, weil er sagt, du schaffst es nicht mehr, das Training nachzuholen oder wieder fit zu werden. Und das ist das Spannendste an Sammo Hung, dass der wirklich, aber er kann eigentlich alles so akrobatisch, teilweise eine Nummer kleiner wie Jackie Chan, aber wiegt halt 100 Kilo und das ist immer sehr beeindruckend. Reicht das? 100? Da ist auch viel Muskel dabei, ich weiß es nicht genau, aber ich sage jetzt einfach mal 100 Kilo, als so groß ist er ja auch nicht. Jedenfalls, Michel Yeoh war zum Beispiel eine Frau, die ihn hätte begleiten können. Das Problem war aber, dass sie immer sehr weit rumgereicht worden. Also Jackie Chan hat ja auch mit ihr zum Beispiel in Police Story 3 zusammen agiert. Ansonsten bin ich mir sehr sicher, er hat ja schon von Anfang an ein sehr festes Stunt-Team gehabt. Da waren immer viele Leute da, die er auch erkannte, die mit dabei waren. Es ist ja wichtig, dass man weiß, wer da ist und wie alles funktioniert, anstatt jedes Mal alles neu den Leuten vorspielen zu müssen. Also hier ist es so, dass tatsächlich eher so auch Freundschaften sind gegangen. Sammo Hung hat sich mal wieder distanziert und so weiter. Insofern gab es so einen richtig, den festen Stamm gab es eigentlich nicht, außer seinen Drehbuchautor, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aus den frühen Jahren, mit denen hat er sehr viel zusammen gemacht. Hat auch mit ihm Police Story entwickelt nach ein paar Ideen und sowas. Also mit dem Drehbuchautor von Police Story 1 hat er zum Beispiel sehr viele Sachen gemacht, auf jeden Fall. Du hast eine Biografie gelesen, auch hier so ein bisschen in Vorbereitung, und hast ja mit quasi Bruce Lee gestartet. Dann können wir ja fast den Kreis schließen. Hat er da mal erwähnt, ob jetzt Bruce Lee zum Beispiel einer gewesen ist, der ihn besonders inspiriert hat? War das für ihn irgendwie eine ganz große Nummer, als er da klein am Anfang seiner Karriere mal mit dem großen Meister, der ja auch sehr jung gestorben ist, ne, was haben wir gerade geguckt, mit 33 Jahren, nicht ganz so jung wie dann Bruce Lees Sohn Brandon Lee, aber auch keine gute Familiendynamik, was das angeht. Hat er außer Buster Keaton und Charlie Chaplin ihn auch so als richtiges Vorbild, wahrscheinlich dann in Sachen Kung Fu und Martial Arts benannt, oder hat er immer gesagt, ich mache mein eigenes Ding? Bruce Lee ist der Größte gewesen, auch für Jackie Chan. Das sieht man zum Beispiel auch im Film City Hunter. Da gibt es eine direkte Reminiszenz, als er im Kino steht, also einen Kampfszenen in einem Kino findet statt. Und währenddessen läuft ein Bruce Lee-Film. Und als die Schlägerei vorbei ist, der Kampf, und Jackie Chan daraus als Lebendiger hervorgeht, ich glaube mich zu erinnern, dass er sich da verneigt und Danke sagt oder sowas, wo Bruce Lee auf der Leinwand ist. Aber man muss sagen, er ist auch so ehrlich zu sagen, in der Biografie zum Beispiel, dass er vom heutigen Standpunkt aus, wenn er Bruce Lee-Filme sieht, sagt, die sind dermaßen, nicht, wie will ich sagen, lahm, aber nach heutigen Maßstäben, wenn man sieht, wie sich der Kung-Fu-Film entwickelt hat und was er auch gemacht hat, ist das nicht mehr ganz der große Hit. Damals war er aber der Größte, und auch Jackie Chan hatte weiche Knie vor Ehrfurcht, als er da mit ihm am Set stand. Es war Enter the Dragon, hat er mitgespielt. Er sagt auch, man könne ihn dort irgendwo für ein paar Sekunden sehen, ein paar Einstellungen, aber das ist natürlich nichts, was sofort auffällt. Natürlich war Bruce Lee für ihn der ganz große Held, aber er hat auch gewusst, dass er nie Bruce Lee sein will, weil viele wollten ihn als Bruce Lee vermarkten. Das war auch ganz schlecht, zumal Bruce Lee einen ganz anderen Kampfsport ausgeübt hat als Jackie Chan und hat auch was ganz anderes gelernt. Und er musste sich sehr lange dagegen wehren, gerade Amerika-Interviews, ach, sie sind also neue Bruce Lee und so, nein, das bin ich nicht. Und sie machen ja Karate, nein, mache ich nicht, mach Kung Fu, so und so weiter und so fort. Also er ist für ihn schon der Größte gewesen, redet auch von großem Respekt von ihm, nennt aber auch immer wieder mal seine Schwächen. Aber dennoch bleibt es ein ganz großer, auch für ihn. Das ist ganz spannend, weil man sagt ja, oder es ist, glaube ich, auch verbürgt, dass man bei den Action-Szenen, bei den Karate-Szenen von Bruce Lee, die verlangsamt hat in der filmischen Projektion, damit der Zuschauer überhaupt folgen kann. Hast du sowas auch in Bezug auf Jackie Chan und seine Tricks schon mal gehört? Oder ist es vielleicht, wäre es vielleicht mit der heutigen Sehgewohnheit verbunden, gar nicht so schlecht, wenn man das hätte jetzt in Originalgeschwindigkeit, damit der Film vielleicht nicht ganz so gealtert aussieht, also die Bruce Lee-Filme, nach Jackie Chans Meinung? Das mit der Geschwindigkeit traf ja mal auf jeden Fall bei Jet Li zu. in Bezug auf Lethal Weapon 4, seinem ersten Amerika-Auftritt, wo er langsamer agieren musste, damit die Kamera überhaupt was sehen kann, was da eigentlich passiert. Es ist so, das ist hier bei Arm of God teilweise nicht mehr so ganz gut zu erkennen. In manchen Szenen ja. Die sind schon teilweise sehr schnell geschnitten, auch im Kampf. Das hat auch was damit zu tun, dass das chinesische Kampfsportkino ganz anders geschnitten wird als das westliche. Das ist ganz klar erkennbar. Er hat mal in einer Dokumentation hat er auch mal gesagt, naja, die haben ja auch alle keine Ahnung, und hat dann eben über Nacht, wie er sagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, hat er Rush Hour selbst geschnitten. Komplett den ganzen Film, und hat ihn dann vorgelegt, ja, hier könnt ihr ja nehmen, unter dem Motto. Und haben die auch gesagt, ja, das geht aber nicht nach westlichen Sehgewohnheiten, weil es hat auch was mit dem Schlagabtausch zu tun. Zum Beispiel, dass im asiatischen Film oft der Schlag gezeigt wird, aber dann oft auch nicht, wie der Mensch hinfällt. Oder es ist ganz... Keine Wirkung. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also es hat auf jeden Fall mit dem Schnitt zu tun. Und es ist eben so, dass viel geschnitten wird. Es ist selten so, dass eine Kampfszene komplett ausgekostet wird. Im amerikanischen Film ist es jetzt auch nicht so, dass irgendwie eine Szene, eine Prügelei dann eine Minute ohne Take ist. Das ist Quatsch. Aber es ist schon ein Unterschied. Außer bei Sie leben. Ja, 20 Minuten. Also es hat auf jeden Fall was, bin da jetzt nicht ganz drin, da bin ich nicht so der Techniker, aber es hat was vor allen Dingen mit der Schnittabfolge zu tun in den Kampfszenen. Da was den Film halt auch schneller macht und wo, glaube ich, auch manchmal viel verschluckt wird, was eigentlich sehr schade ist, weil ich empfehle hier auch den, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Original heißt, den wird aber auch unter Original keiner kennen, und zwar Power Man 3. Man muss hierzu sagen, dass Splendid Film, die sehr viele Rechte an Jackie Chan Filmen haben, gerade aus den 80er, 90ern und auch den späten 70ern, die Filme sehr günstig auf Blu-ray verkaufen in Geschäften eurer Wahl. Also die sind nicht teuer, man kann da auch Compilations kaufen mit 3 Filmen in einer Box. Die sind sehr günstig zu haben. Wer sich da nochmal für interessiert, kann die bedenkenlos kaufen. Das ist zwar alles ohne großes Bonusmaterial, aber dennoch für die Filme an sich ist es für einen guten Preis zu kriegen. Und auch die Powerman-Box, da ist eben der 3. Teil mit drin. Und der hat zum Beispiel, finde ich, eine der besten Kampfszenen eines Jackie Chan-Films von der Baustelle, wo man viel, viel mehr sehen kann eigentlich als in anderen Filmen, weil man dort sich ein bisschen mehr Zeit lässt für die Final-Sequenz. Übrigens auch ein sehr merkwürdiger Film, weil in dem tatsächlich auch eine sehr emotionale Story ist und Sammo Hung seinen geistig zurückgebliebenen Bruder spielt, den er ständig verteidigen muss. Da gibt's auch sehr viel, teilweise, das ist so eine Ich-bin-Sam-Geschichte. Wenn sich da jemand hinstellt und einen geistig zurückgebliebenen spielt auf die Art und Weise, ist es halt ein bisschen kompliziert. Aber der Film ist dennoch empfehlenswert wegen seiner Kampfszenen. Und mir fällt eigentlich auch gerade auf, dass wir so fast gar nicht über Arm of God 2 reden, aber das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ja, ne, weil die Filme, also da würde ich jetzt mal aus der Ferne sagen, sind ja dann auch nicht austauschbar, aber dann doch eher, es gibt immer viele, die zu einem Thema, man hat das ja, denke ich mal, auf dem asiatischen Markt immer ähnlich gemolken und geritten, die Kuh, bis sie keine Milch mehr gab, und deswegen im Einzelnen betrachtet vielleicht auch gar nicht so spannend, wie dann halt der große Gesamtzusammenhang, den du ja jetzt versucht hast, so ein bisschen kurz zu umreißen. Und jetzt sind wir schon bei unglaublichen 34 Minuten, davon hast du 31 gesprochen, ich 3. Noch irgendwas, was wir hinzufügen wollen? Ich sehe gerade hier, dass es der zu seiner Zeit der erfolgreichste oder erstmal teuerste und dann aber auch sehr erfolgreichste Film in Hongkong gewesen ist, mit 15 Millionen US-Dollar umgerechnet. Also jeder Jackie Chan-Film war zu dem Zeitpunkt, als er rauskam in Hongkong, der größte Film aller Zeiten. Also meistens, das ist tatsächlich so. Und was ich noch sagen möchte, gerade das Übergreifende, was du sagst, ist zum Beispiel auch immer wieder zu beobachten, wer viele Jackie Chan-Filme gesehen hat, der weiß auch, wovon ich rede. Es wiederholen sich in Filmen immer wieder bewährte Sachen. Sei es übrigens das Handtuch, das man wegzieht von der dann nackten Frau, um den Gegner zu irritieren. Sei es das Auseinanderbauen von Pistolen, um den Gegner zu entwaffnen. Quasi die Pistole in der Hand des Gegners auseinanderbauen, was immer sehr eindrucksvoll aussieht, was auch Jet Li im Übrigen später gemacht hat oder zeitgleich, möchte ich sagen. Es gibt viele Sachen, die sich immer wiederholen, die aber auch immer wieder Spaß machen irgendwie, weil sie tatsächlich auch sehr eindrucksvoll sind. Also bis auf die nackten Frauen sowieso natürlich, die man aber nicht sieht. Und ich möchte nochmal speziell jetzt bei Armor of God 2 unbedingt, aber auch im ersten Teil, weil da gibt es auch so eine Szene, diese Verfolgungsjagd durch die Stadt mit diesen anonymen Autos, die so ein bisschen aussehen, dann erinnern an die Cop Cars aus Delta City. Wobei natürlich der erste Teil von Asian Hawks, da will ich immer sagen, Armor of God, eher war als Robocop, aber egal. das ist wirklich eindrucksvoll, was dort in engen Gassen und mit einem riesen Pulk an Stuntleuten, die wirklich teilweise so knapp dem Unglück zu entgehen scheinen, weil dort ist nix mit Special Effects, dort ist nix mit CGI oder irgendwas, das ist, dort gab's eben auch dort keine Matten, keine Seile, die Leute stehen da fahren 5 Autos durch über einen Platz, der voll ist mit Menschen aller Couleur und die springen und hüpfen und sonst was und das ist schon wahnsinnig beeindruckend und das ist es auch, was ich an den 80er Jahre Jackie Chan Filmen und frühen 90ern sehr mag. Das ist, man will gar nicht wissen, wie viele da verletzt wurden, wie viele da gestorben sind möglicherweise, aber es das Ergebnis ist einfach für einen Actionfilm wahnsinnig beeindruckend. Gibt es ja dann auch in Outtakes die Szene, wo er einmal ziemlich tief stürzt, quasi so in der finalen Schlusssequenz und wo du meintest, dann war da halt logischerweise erst mal einen Monat Drehpause, nicht ungewöhnlich, weil der Hauptdarsteller alles selber gemacht hat und dann erstmal leicht verhindert. In Armor of God 2 ist es an der Kette, ist es ja nochmal gut gegangen, wie man auch so einigermaßen sehen kann, aber beim ersten Teil war es tatsächlich so, dass er bei einem relativ simplen Stunt, das ist immer, sagt, oh, das war ein ganz einfaches Ding, da bin ich von der Mauer gesprungen und auf den Ast da. Und da ist der Ast gebrochen, da bin ich runtergefallen und hab mir ein Loch im Kopf gehauen. Und das war ja in Jugoslawien damals und dann haben die erstmal niemanden gefunden, ein Krankenhaus, das überhaupt irgendwie ein Desinfektionsmittel hatte, so ähnlich, und haben aber einen ganz berühmten Hirnchirurgen gefunden oder Kopfchirurgen in Jugoslawien, wo er dann operiert wurde, haben die natürlich irgendwie 3-4 Wochen Drehpause machen müssen, was schon Wahnsinn ist, wenn man überlegt, okay, Kosten. Der wurde gerade erst operiert, kriegt einen Stöpsel in den Kopf und dann geht's aber weiter und hat den Stunt dann nochmal gemacht. Einfach auch, das war ihm wichtig, um die Angst zu nehmen. Er hatte dann Angst, aber ich mache den Stunt jetzt, damit ich ihn gemacht habe, damit meine Angst weg ist. Und da sieht man eben auch im Film bei Armor of God 1, der starke Arm der Götter, dass er zum Beispiel in der finalen Szene oder am Ende des Films auch eine andere Frisur hat, eine kürzere teilweise, weil eben dort die Haare wegrasiert worden an der Stelle, wo man ihm am Schädel operiert hat. Also da sieht man auch wieder, es ist immer viel Plänkelei. Ja, Jackie Chan sagt, er hätte sich jeden Knochen seines Körpers einmal gebrochen und er findet keine Versicherung. Es klingt immer alles nach viel Hokuspokus und Angeberei und es mag vielleicht auch nicht alles stimmen, aber definitiv kann man nicht absprechen, was dort passiert, das ist schon Wahnsinn. Dass dieser Mann noch lebt, ist eigentlich ein Kuriosum. Dreht er jetzt noch so viele Filme? Sehr viel. Sehr viel, sehr hochbudgetierte Filme, die aber ihr Geld immer wieder reinbringen. Stimmt, wir hatten 2-3 Besprechungen auf unserer Seite. Ich habe zuletzt ein paar gemacht, dessen Titel nicht Railroad Tigers fällt mir gerade ein. Das ist sogar einer der besseren, weil er dort keinen Kampfsport betreibt. Jackie Chan ist auch raus. Darf er auch. Verdammt, er darf es. Er kann es noch, er muss es aber nicht mehr. Und in Railroad Tigers macht das ganz gut. Der Film ist sogar spannend, ist sogar ein ganz guter Actionfilm. Kung Fu Yoga war so ein ganz schlechter Film, ist auch bei uns rezensiert, den ich ganz grässlich fand. Andererseits auf dem amerikanischen Markt auch wieder ab und zu aktiv mit Johnny Knoxville. Das Ding habe ich noch gar nicht gesehen, will ich auch gar nicht sehen, aber ich empfehle auf jeden Fall den Foreigner von Martin Campbell mit Pierce Brosnan an der Seite, den fand ich ziemlich gut. Gibt's auch in der Rezension auf unserer Seite. Genau, also lest doch zu dem Thema oder hört gleich mal weiter und lasst euch überraschen, ob Benedikt vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen will und noch ein paar Einzelreviews zu ausgesuchten Filmen nachschießt. Ich werde mir vielleicht mal die Police Stories angucken, weil wenn ich höre, dass sie ein bisschen ernster sind und nicht so ganz humoristisch angelegt, dann entspricht das meinem filmischen Sehgewohnheiten ein bisschen mehr und da werde ich dann auch noch ein bisschen versuchen, meinen Horizont zu erweitern. Ja, wir wünschen Jackie Chan noch eine lange, erfolgreiche Karriere. Einer, der kaum wegzudenken ist aus den letzten 40 Jahren Kino, ne? Kann man nicht anders sagen. Macht's gut. Tschüss. Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio, unseren Filmpodcast für die Liebhaber und Liebhaberinnen des Genre und Independent-Kinos. Ja, uns gibt es seit nunmehr 2012 in verschiedener Besetzung, aber immer beständig und bieten euch ein umfangreiches Audioprogramm zu Spielfilmen, zu Serien. Wir haben auch Interviews für euch im Angebot, Specials, mal länger, mal kürzer.